Auf dieser Erde liegt so vieles schon in Trümmern. Überall gibt es Probleme, doch anstatt sich drum zu kümmern, kümmert es den Wohlstand nicht, solange es für ihn noch etwas zu holen gibt, wird Kapital daraus geschlagen und die Armen werden ärmer, doch die Reichen immer reicher. So wird geerntet, was man in den Boden fällt. Die Tierwelt geht zugrunde und für eine Umkehr ist es im Grunde längst zu spät. Welchen Weg hast du gewählt? Bist du Teil des ganzen Spiels? Oder ist es dir zu viel, dich dagegen einzusetzen? Verloren ist es ja, wenn du's weiterhin nimmst und dagegen nicht mehr wärst. Mit welchen von den beiden hattest du zuerst, mit deinem Kopf oder dem Herz, die Distanz zu überwinden? Fällt dir sicher schwer, doch es wäre nicht verkehrt, wenn die Entscheidung einfach wär. Das Universum ist so leer, weil die Distanz von Stern zu Stern genauso weit entfernt liegt. Die Größe der Distanzen auf der Gott verdammten Welt liegt zwischen Kopf und dem Herzen. Du verfällst der Illusion, dass du daran etwas änderst, doch du änderst nicht daran. Eine Spirale der Verblendung, du bist in ihr gefangen. Die Größe der Distanzen auf der Gott verdammten Welt liegt zwischen Kopf und dem Herzen. Du verfällst der Illusion, dass du daran etwas änderst, doch vereinst. Das kannst du besser lernen, wenn du dich zusammenreißt. Der Tempel deiner Seele ist ein kostbares Geschenk, also lerne es zu nutzen, wie du deine Kräfte lenkst. Ich kämpfe schon seit ewig einen endlosen Kampf mit mir selbst, gegen diese Welt, gegen jeden Versuch, mich zu unterwerfen, und mein Blick geht starr zum Himmel, denn ich warte nur darauf, bis ich meine Chance sehe, diese Wolke zu durchbrechen, um mich zu erheben und mich aufzulehnen gegen das, was ihr erschuf. Eine neue Welt, wo die Zukunft mich anruft, doch die Entfernung scheint so groß, also schau ich weiter zu und verharre in Askese, bis ich jedes Lebewesen seiner Rolle bewusst wird. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du, wer du bist? Eine lange Reise führt durch Schatten dann zum Licht. Die Größe der Distanzen auf der gottverdammten Welt liegt zwischen Kopf und dem Herzen. Du verfällst der Illusion, dass du daran etwas änderst, doch du änderst nicht daran. Eine Spirale der Verblendung, du bist in dir gefangen. Die Größe der